Technischer Fortschritt genügt nicht. Theoretisch könnte man die Güter und Leistungen der Natur, die wir nutzen, durch technologische Fortschritte effizienter einsetzen und dadurch den Druck auf unsere Umwelt verringern. Praktisch allerdings, um beim Beispiel Deutschlands zu bleiben, müssten wir natürliche Ressourcen 3-mal so effizient nutzen wie bisher. Das ist überambitioniert und kaum zu erreichen. Zumal sogenannte Rebound-Effekte auftreten. Zwar brauchen Autos heute oft weniger Sprit als früher, aber die Leute kaufen größere Autos und fahren mehr durch die Gegend. Zwar war die Einwohnerzahl in Deutschland in den vergangenen Jahren in etwa gleichbleibend oder sogar leicht rückläufig, aber die Wohnfläche pro Kopf ist gestiegen. Alle potenziellen Entlastungen werden in der Regel durch einen weiteren Anstieg des Lebensstandards aufgezehrt. So war es bisher jedenfalls bei uns und in den meisten Industrieländern. Unterm Strich gibt es 4 Faktoren, an denen wir ansetzen können, um zu einer nachhaltigen Beziehung zwischen Mensch und Natur zu kommen. An der Weltbevölkerung, am Pro-Kopf-Verbrauch des Naturkapitals, am technologischen Fortschritt sowie an der Regenerationsfähigkeit der Natur. Das bedeutet, dass erstens der Anstieg der Weltbevölkerung überall so schnell wie möglich auf Null fallen muss. Idealerweise sollte die Weltbevölkerung wieder schrumpfen, vor allem, wenn wir mehr Wohlstand für alle möchten. Leider haben vor allem im globalen Süden immer noch viel zu viele Frauen keinen Zugang zu Verhütungsmitteln. Fast die Hälfte aller Schwangerschaften ist offenbar unbeabsichtigt. Bei uns dagegen ist das Problem gar nicht als solches erkannt, weil die Bevölkerungszahlen nicht oder nur langsam steigen und wir unseren ökologischen Fußabdruck im globalen Süden nicht bemerken. In Deutschland und einigen anderen Industriestaaten steht im Gegenteil die Sorge im Vordergrund, die sozialen Sicherungssysteme könnten aufgrund fehlenden Nachwuchses und einer Überalterung der Gesellschaft in Schieflage geraten.